Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022 und begleiten das Raumschiff Erde. Eigentlich ist es kein Raumschiff, sondern ein Planet, aber dieser Planet hat ökologische Lebenserhaltungssysteme, ein unsichtbares Kraftfeld und allerlei Schnickschnack, weshalb man ihn quasi für ein glücklicherweise havariertes Raumschiff halten könnte. Glücklicherweise übrigens wegen der Besatzung. Ein ehemals blauer, nun zunehmend brauner Planet eines unbedeutenden Sonnensystems dümpelt geneigt in immer derselben Umlaufbahn um eine mittelmäßige Sonne. Die führende, allerdings nur mittelmäßig intelligenzbegabte humanoide Spezies ist tagtäglich damit beschäftigt, die verbliebenen ökologischen Lebenserhaltungssysteme derart zu sabotieren, sodass prognostisch in naher Zukunft der nutzbare Lebensraum immer mehr schwinden wird. Ungefährdete Gegenden mit bestehender Infrastruktur werden zudem gern unter Verwendung ballistischer Sprengkörper verwüstet. Die zeitgleichende Dezimierung der eigenen Spezies wird von den jeweiligen Initiatoren dabei in der Regel als positiver Nebeneffekt gewertet. Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 85, und ich bin der Andi. In der Ukraine ist immer noch Krieg. Nebenan sind immer noch keine Flüchtlinge eingezogen und aus Russland wird weiterhin fossile Energie bezogen. Angeblich könnte man die alternativ zwar auch aus anderen menschenrechtsproblematischen Quellen beziehen, nur gerade jetzt nicht. Deswegen kaufen wir weiter in Russland. Soweit ich das verstehe, weil da Verträge zu erfüllen sind und unsere Wirtschaft Energie benötigt und keiner frieren will. Und deshalb tolerieren wir auch, dass Russland ein anderes Land platt macht. Also in echt tolerieren wir das. Sagen tun wir selbstverständlich was anderes und schwenken gelbblaue Fähnchen bei Spendenaufrufpartys, als gäbe es keine Pandemie, die übrigens auch nicht vorbei ist. Aber derzeit sterben mutmaßlich mehr Menschen in der Ukraine als an der Pandemie. Ich heize übrigens auch mit Öl. In der Straße liegt nämlich kein Gas. Hätte man es mittlerweile hingelegt, hätten einige Nachbarn wohl bereits auf Gas umgestellt, allein schon, weil man nicht tanken muss und der Platz für die Öltanks anders nutzbar wäre, quasi ein Kellerraum mehr. Ich hätte das nicht gemacht. Das Nachrüsten bei alten Häusern ist nämlich zuweilen tricky, will sagen, nicht immer so dicht, wie man es gerne hätte. Wenn dann ein Leck in der Hauptleitung ist, sich die Frostschutzlage um die Leitung mit Gas anreichert, das Gas durch eine Undichtigkeit in den Keller strömt und dann die Kühltruhe funkt oder jemand das Licht anschaltet, dehnt sich unter Umständen plötzlich der Keller aus. Und wenn es seitlich nicht geht, weil Souterrain, halt nach oben. Da ist so ein Haus schnell mal unbewohnbar. Oder die ganze Straßenzeile. Im Gegenzug ist es blöd, wenn's Gas abgestellt ist. Dann ist strategisch nämlich der im Vorteil, der noch ein paar hundert Liter Öl im Tank hat, und genau deshalb habe ich jetzt gut reden. Nicht so unsere Regierung, die es mit der Strategie in den letzten Jahrzehnten nicht so hatte. Aber das soll sich ja mittelfristig ändern, nur gerade nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal alle Tanks voll, aber dann. Also dann heben wir den Finger und sagen, du, du, du. Nein, Scherz, sagen wir nicht. Denn der Autokrat hat Hyperschallraketen, sagen sie, und er wird sie benutzen. Die sind so schnell und steuerbar, dass sie niemand abfangen kann, und wenn so ein Teil herfliegt, weiß man noch nicht einmal, was da für ein Sprengkopf drauf ist. Höchstwahrscheinlich nur Bumm, aber unwahrscheinlicherweise möglicherweise vielleicht auch Atombumm. Blöd nur, dass nur der die hat. Der Westen und China arbeiten zwar dran, aber leider sind die noch nicht so weit. Schade, denn das ist strategisch ungünstig, weil es so nicht so wirklich klappt mit der Abschreckung. Zumindest wirkt der Putin recht unabgeschreckt. Zumal man es für möglich hält, dass er Bio- oder Chemiewaffen einsetzt. Zumal ja auch alle Länder betonen, sie griffen nicht aktiv in den Krieg ein. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe Bilder gesehen. Damals, TM, als in der Schule noch Katastrophenschutzfilme gezeigt wurden und später beim Bund, damit wir eine Vorstellung davon hatten, was uns erwartet. Später im Feld schrie dann einer ABC-Alarm! Dann haben wir die ABC-Schutzmaske aufgesetzt und uns unter den ABC-Schutzponcho gekauert. Auf Zeit, denn der Ufz ging mit Babypuder um. Den streute er dann nach Ablauf der Zeit auf uns. Und wenn nicht nur der Poncho, sondern auch die Person darunter etwas abgekriegt hatte, Glück, dass es nur Babypuder war. Im Ernstfall wäre es Kampfstoff gewesen. Pech für den Soldaten und die Bilder dazu waren ja bereits in unserem Kopf. Und weil Menschen eben Menschen sind, haben sie die damaligen Kampfstoffe mit Sicherheit weiterentwickelt. Effizienter, grausamer, tödlicher. Abschreckung, so wichtig. Angst fressen Seele auf. Was mich brennend interessierte, ist, wenn ein Land wie zum Beispiel Deutschland ein Teil der Ukraine pachten würde, wäre das gepachtete Land immer noch Eigentum der Ukraine, aber für die gepachtete Zeit deutscher Besitz. Dürfte dann die NATO im Falle eines Angriffs auf dem im Besitz Deutschlands befindlichen Pachtland tätig werden? Vermutlich nicht. Wäre auch eine dumme Idee, denn dann könnte jeder durchgeknallte Diktator den Schutz einer Großmacht abpachten. Vielleicht sollte ich mir diesbezüglich einfach keine Gedanken mehr machen. Ich werde ohnehin keine Lösung finden, wenn es selbst die nicht schaffen, die dafür bezahlt werden. Aber falls wir, die westliche Welt, wirklich eingriffen und unsere Streitkräfte in passiver Mission in die Ukraine schickten, glaubt jemand, der Putin beschösse tatsächlich einen NATO-Staat? Und falls er das täte, würde sich China weiterhin neutral verhalten oder würde China endlich Position beziehen, weil Russland eben doch der kleinere Markt ist? In der Tat sind da einige Unwägbarkeiten, aber andererseits stellt sich die Frage, wie lange das noch andauern soll. Die Welt wird sich früher oder später entscheiden müssen. Ende mit Schrecken versus Schrecken ohne Ende. Von den zukünftigen Nachahmern mal ganz abgesehen, die auch alle die Bombe haben und gegebenenfalls noch ein Tacken durchgeknallter sind. Letzten Endes wird nach weiteren Wochen großer Zerstörung und vielen Toten wieder jemand sagen, ja, wenn wir das früher gewusst hätten, dann hätten wir nicht so lange gewartet. Das konnte ja niemand vorhersehen. Stimmt. Aber wenn die Geschichte eines gelehrt hat, dann, dass es bei solchen Kriegen immer schlimmer kommt, als man denkt, weil niemand allumfassend alle Synergieeffekte und deren mögliche Folgen betrachtet bzw. betrachten kann. Und während wir zaudern, wird der Weizen knapp und der Senf. Naja, ein Funken Hoffnung, denn wenn in Deutschland die Grillhauptsaison beginnt, ohne Buns, Baguettes und Senfprodukte, dann ist spätestens Schluss mit lustig. Wenn ich so recht bedenke, könnte da glatt der Eindruck entstehen, als würde ich den Dritten Weltkrieg wollen. Nein, will ich nicht, wohl aber, dass dieser Krieg umgehend beendet wird. Hätte sich der Rest der Welt frühzeitig einig und notfalls militärisch gegen Russland gestellt, wäre er das wohl auch. Denn dann hätte die russische Bevölkerung mutmaßlich mitbekommen, dass irgendwas falsch läuft und die Propaganda nicht mehr geglaubt. Mit jedem weiteren Tag wird es indessen schwieriger, diese Bevölkerung medial zu erreichen. Zumal für alternative Flugblätter auch gerade kein Papier da wäre. Ich glaube das zu wissen, weil ich meine gelesen zu haben, dass just daran die Zwangsimpfung scheitere, weil aufgrund von Papiermangel nicht alle angeschrieben werden können. Verrückt. Papiermangel. In einem Land, in dem gefühlt jede E-Mail zweimal ausgedruckt wird. Und in dem Tonnen Holz im Wald rumliegt, in Form von Ästen auf dem Boden. Aber um daraus Papier produzieren zu können, müsste man es aufsammeln, transportieren, schreddern, einweichen, schöpfen, trocknen. Das braucht Energie und Wasser. Und da schließt sich der Kreis, denn das haben wir gerade nicht so dicke. Obwohl es ja eine schöne Vorstellung wäre, wenn über Russland, über den Krieg aufklärende Flugblätter fielen, die mittels russischer Energie produziert worden wären. Da müsste man an der Grenze nur gut auf die Windrichtungen achten und hoch genug fliegen, damit der Wind sie reintriebe, aber man selbst nicht abgeschossen würde. Gegenpropaganda per Flugblatt via Wind. Ein erfrischender Gedanke. Fand die Anonymous Hacker Gilde übrigens zeitgleich auch, Nur stellten die das subtiler an. Sie hackten laut eines Tweets von Occupy Democrats ungesicherte Drucker in Russland und starteten darauf Massendrucke über Putins Invasion und deren Verluste in der Ukraine, ganz ohne Flugzeuge, Sprit, Wind und Risiko. Nur der filmische Flair von Flugblättern, die der Wind durch die einsamen Gassen Moskaus oder anderen Städten oder Käfern, völlig egal, triebe, ging dabei etwas verloren. Apropos Wind. Letzten Sonntag windete es etwas, als wir herausgingen zum Lavalieren beim Schrittieren, ohne dabei zu kollabieren. Doch hört selbst. Aber dann machst du nix. So, es ist Sonntag, der 20. März 2022. Der Himmel ist blau, wie immer. Sind aber Wolken da. Sieht noch ein bisschen nach Saharasand aus und es windet recht stark. Was heißt stark? Wir sind hier im Oberbergischen. Nordlicht würde jetzt sagen, hä? Wind? Was? Aber hier ist es eben so. Hier ist Wind, Wind. Schuhe drücken irgendwie komisch. So sollte das eigentlich nicht sein, aber... Gleich mal umschnüren, nachschnüren, abschnüren. Keine Ahnung. Hallöchen. Moin. Moin. Na? Hallo. Ja, Hunde. Drückt irgendwie so auf den vorderen, in dem Bereich, aber bei beiden. Vielleicht sind die auch angeschwollen. Ja, von McRib. Ja, erzähle ich das jetzt oder wenn wir in dem Wald sind, wo es auch windet, keine Ahnung. Na, ich glaube, ich erzähle das im Wald. Hier kommt gleich wieder irgendein Auto vorbei oder... Vögel, Hühner, Hähne. Ja, wir gehen heute mal abseits der üblichen Wege. Heute zieht es uns in den Falkenhofer Wald. Und da können wir uns im Vorfeld den... Ah, kommt wieder wer. Ja. Ist ja fast ein Foto wert, ne? Wie dieses tolle Eckhaus. Also das hässliche Ding. Ich erzählte ja schon mal öfter davon. Da wird jetzt langsam die Baumaßnahme fertig. Ja, und besonders toll ist es nicht geworden. Abgesehen davon, dass man da jetzt super in das Wohnzimmer schauen werden kann. Schauen werden kann? Ach du Scheiße. Ich rede wieder einen Scheiß hier, aber... Ah ja. Zum Glück ja auch so leise. Da hört man das kaum. Ah, Frau raschelt mit den Ärmeln. Heute sollte das funktionieren. Oh, ich wollte hier mal ein bisschen neu scheren. Lang nicht mehr hierher gegangen. Ja genau, das sind die. Ja, das habe ich so in der Form eigentlich, ach guck mal da, Wildschweine. Das habe ich so in der Form eigentlich nie wahrgenommen, die Häuser. Ne. Bitte? Wie in der einschlägigen anderen Straße. Ja, aber wie gesagt, habe ich so nie wahrgenommen. Wobei, man geht hier ja auch nicht so oft her. Ich weiß, wir haben irgendwann mal F abgeholt. Mhm. Das weiß ich noch. Aber da habe ich auch nicht groß drauf geachtet, was das jetzt für ein Haus ist. Weil, weißt du, wenn du im Auto sitzt, siehst du das ja wegen dem Dach allein schon nicht. Ja, gut, ich bin hier öfter mal hinterhergegangen. Ja. Ich habe hier noch den einen oder anderen Bekannten. Bekannten? Ah. Jetzt haben die da oben Windkraftwerk. da die Schiebeholzwände als Rollladen. Ich meine, ich habe irgendein Foto, wie das hier mal vor Jahren aussah. Ist ja alles weg, bis auf die paar Durchständer da. Wie sieht das hier aus? Ja, obwohl das sind ja hier Nadelbäume da. Die paar Dürreständer. Allerdings haben die auch nicht mehr viele Nadeln. Wahnsinn. Ist hier fast so ein bisschen von der Steigung wie das eine Stück auf der Standardrunde. Weißt du, dieser Knippen da. Siehst du? Ein paar von den Einzelnen sind liegen schon hier. Was ein Ausblick. Guck mal, da unten ist das Kapellchen Ober- oder Unterbreitenbach. Ist ja cool. Überall Kacke. Aber ist ja echt strange, wie das hier aussieht. Auch wenn du da rüber guckst, ne, guck dir mal den ganzen Hang da an. Ab der Wiese, das sieht ja aus wie abgebrochen. Ja, dann sind hier die letzten, fast die letzten Dürrständer alle umgefallen. Wer hätte es gedacht? Aber ist ja auch kein Wunder. Ah, hier liegt eine Kippe auf dem Stroh, wie sich das gehört. Ja, sind die Dürrständer alle umgefallen. Wer hätte es auch gedacht, wenn die einsam und alleine ohne Schutz hier auf dem Bergrücken stehen. Was haben wir denn da? Das war mal ein Hochsitz, oder? Ah, da kommen noch welche mit dem Hund. Mit dem Auto. Mit dem Hund? Nein, aber... Moin. Also das war hier mal die Himmelsleiter. Da ist komplett zugewachsen. Da kommen wir jetzt langsam so in den Bereich. Ich versuche nochmal ein Foto von hier von der Ecke zu machen, weil irgendwas in der Richtung habe ich mit Sicherheit. In meiner Kindheit war das so, dass wir hier runter auf den anderen Waldweg eine Art Treppe hatten. Die hatten damals Baumstämme über den Weg geworfen oder Stücke von Baumstämmen, damit die Erde nicht den Steilhang runterrutscht, sondern aufgehalten wird. Und das kam dann zu so einer Art Treppenstruktur. Die nannten wir immer die Himmelsleiter und war halt mitten im Wald. Irgendwann wurde er hier abgeholzt, war Kyrill und dann normale Abholzungsgeschichten, wie auch immer. Und da war das Ding weg und sie haben neu aufgeforstet. Und als ich das letzte Mal hier war, vor Jahren, da stand hier oben an der Spitze noch ein Hochsitz und hier war eigentlich alles komplett frei. Aber das scheint wieder zu kommen. Es ist schon wieder schön zugewachsen. Nicht schlecht. Aber da hinten jetzt der Blick nach Oberbreitenbach frei, das finde ich schon klasse. Ich mache hier nochmal ein Foto rüber. Komplett. Ach, unsere Galoppern, guck mal. Du hast doch ein super Tele, ne? Genau, da können wir nämlich mal die... Ah, ja, deine Knipso... Ja, das ist natürlich um Längen, aber... Ja. Ich reiß jetzt mal voll auf, mal gucken, was das Ding sagt. Verpenne ich jetzt was? Da galoppert ja gar nichts mehr. Doch, da sind sie. Ha, cool. Ja, Knaller, wir haben die Galopper beim Galoppern. Bestimmt so 2 Kilometer, ne? Luftlinie? Vielleicht auch 3. Ja, die Knipse macht das schon recht ordentlich. Aber ist schon erschütternd hier zu sehen, dass hier diese ganzen Waldflächen abgeholzt sind und überall liegt das Astzeug rum. Ja gut, so kann wenigstens auf den Freiflächen der Boden nicht ganz so schnell austrocknen, wenn da halt überall noch Zeug drauf liegt, aber... Ach, das ist so tief drin, das kann eigentlich nicht rausfallen, aber... Nee, das ist Erfahrung der letzten Jahre. Ich kann mich gar nicht mehr so weit nach vorne runterbücken. Ja, direkt vor der Wirtschaft, ich weiß. Das sieht auch schön aus, ne? Dieses Einzelmal, da brauche ich doch deinen mal auf Tele so. Noch einmal ein bisschen kleiner, damit man es richten und schneiden kann. So ist gut. Dann scharf stellen auf die Stelle. Ja, schön. Ja, Oberbreidenbach. Da ist die Burg. Da hinten dieses braune Haus, das ist, man nannte das Burg, kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie diese üblichen Burgen mit Zinnen und Türmchen und allem Schnickschnack. Das sind hier einfache Vierkant-Blockgebäude mit, ja, kein Walmdach halt, mit diesen vierflächigen Dächern. Ähnlich wie Schloss Georghausen, aber es ist halt kein Schloss Oberbreidenbach, sondern Burg Oberbreidenbach, so ist das eben. Glaube ich zu wissen. Aber ihr wisst ja, das ist immer nur Halbwissen, was ich hier verbreite. Kann man ernst nehmen, muss man aber nicht. Im Zweifelsfalle selber googeln oder vernünftige Quellen hinzuziehen. Da gibt es auch Bücher drüber. Da könnte ich jetzt nachsehen, aber ich habe es halt nicht dabei. Und zu Hause ist es mir wieder garantiert zu lästig. Wobei, naja, ich könnte ja einen Schnitt machen und da mal was einfügen. Geschichte mit Andi. Wäre ja auch mal was. Ja, tatsächlich habe ich dann doch mal nachgeguckt in einem Buch. Extra für euch. Und das Buch ist von Dr. Gerd Müller, den ich übrigens persönlich kannte. Und es heißt Lindlar, eine bergische Gemeinde erzählt, herausgegeben von der Gemeinde Lindlar 1976. Und in diesem Buch steht dazu, in Sachen Kapelle, die kleine Kapelle der Heiligen Familie wurde 1670 nach einer Ruhrepidemie errichtet, im 19. Jahrhundert erweitert und 1962 restauriert. Der schlichte rechteckige Bau ist aus weiß verputzten Bruchsteinen ausgeführt. Über dem Chor trägt das geschieferte Dach einen kleinen Dachreiter. Das Innere hat eine flache Decke. Decke mit Doppel-K getrennt? Naja. In der Kapelle befinden sich ein Altaraufsatz vom Ende des 17. Jahrhunderts, ein Altargemälde um 1700 und vier Statuen aus dem 18. Jahrhundert. Na gut, ob das heute noch so ist, weiß der Geier, aber damals war es dann wohl so. Zu Oberbreidenbach selbst. In Oberbreidenbach wohnten einst Mitglieder des niederen bergischen Adels, über die wir uns im geschichtlichen Teil noch näher informieren werden. Den lese ich euch aber nicht vor. Dementsprechend gibt es hier ein Burghaus, das über älteren Teilen im Wesentlichen im 17. Jahrhundert errichtet, jedoch heute modern verändert wurde. Über dem ebenerdigen Keller erhoben sich ursprünglich zwei hohe Wohngeschosse aus unverputztem Bruchstein, deren Stichbogenfenster sich noch im Mauerwerk der West- und Südseite abzeichnen. Auf der westlichen Schmalseite ist außerdem ein dreiteiliges Bogenfenster zugesetzt, das bla bla bla bla bla bla bla. Aber das ist doch gar nicht das. Das will doch hier keiner. Burghaus. Na, da geht's doch überhaupt nicht drum. Es ist also ein Burghaus, so. Rechteckiger Bau, bla. Also, weiter östlich aufgefundene Mauerreste lassen vermuten, dass die Burg in dieser Richtung einst eine größere Ausdehnung besaß. Ja, so steht das da. Gibt hier natürlich noch andere Sachen, die dazu stehen, aber da müsste man ja jetzt noch richtig suchen. Verdiente Bürger, bla bla bla, Pfarre, Umbruch, 30-jähriger Krieg. Kirchen und Kapellen. Seite 97. Könnte auch noch was stehen. Ich guck mal auf Seite 97. Vielleicht finde ich da immer noch was. 95. Aha. Jahrhundert, die Herzöge von Berg. Oberbreidenbach, verdammte Axt. Oberbreidenbach. Oder soll ich unter Breidenbach gucken? Breidenbach. Ort. 70, 76, 100, 100, 9, 125, 146, 151, Ja, würde jetzt wahrscheinlich zu lange dauern, bis ich euch das hier rausgesucht habe. Ich höre damit mal auf. Das meiste ist ja auch schon gesagt. Also im Grunde genommen geht es um ein Burghaus. So, das wissen wir jetzt. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Und das hat, was hat denn das jetzt für ein Dach? Da stellen wir uns mal ganz dumm und googeln ein wenig. Unter Dachformen vielleicht. Dachformen. 24 Dacharten, Vorteile und Nachteile. So. Und es ist ein. Ja, ich denke mal, es ist ein. Ich denke mal, es ist ein Walmdach. Könnte auch ein Krüppelwalmdach sein. Möglicherweise auch ein Mansardenwalmdach. Aber, ja, ein Zeltdach vielleicht nicht. Also, wir gehen einfach mal davon aus, es ist ein Walmdach. Ja, so. Und dieses Walmdach, das ist da eben jetzt drauf. Auf diesem Haus. So wie das aussah. Naja. Ja, was wollte ich euch erzählen? Wir sind jetzt im Wald, es windet nicht ganz so doll. Und hier liegt schon wieder was auf dem Weg. Machen wir erstmal ein Foto. Und dann schauen wir mal weiter. Kriege ich sogar einen Hochsitz mit drauf. Und da der Baum, der sieht so aus, so wie du kommst hier nicht durch. Ne? Gestern bekam ich so einen Jeeper. Also, das ist dieses gierige Verlangen, wer das Wort nicht kennt. Dieses gierige Verlangen nach irgendetwas Bestimmtem. Und bei mir war es halt die Frage, Ciabatta-Brot mit Kräuterbutter. Oder einen kalten McRib. Ich esse ja sehr gerne schon mal kalte McRibs vorm Fernseher oder so. Und die Gelegenheit sollte sich eigentlich ergeben, weil meine Holde eigentlich noch K2 abholen sollte irgendwo. Und auf dem Weg liegt halt so ein MCD. Dann haben wir uns überlegt, na prima, das ist schön, da ist das denn da? Sieht ja aus wie so ein Mammutkopf, da auf Mammutkopf auf dem Stuhl. Ich muss mal kurz, das ist immer, ich kann euch nie eine Geschichte am Stück erzählen. Mammutkopf auf dem Stuhl. Okay, ich bekam diesen Jeeper und die Holde plante mir etwas mitzubringen. Das wäre dann so ein Mitternachtssnack geworden und ich habe mich auch schon richtig drauf gefreut. Aber das hat sich dann zerschlagen, weil K2 mit irgendeinem Kumpel zurückkommen konnte. Frau musste deswegen nicht fahren und ich sah quasi schon die Felle meines Mitternachts-Snacks dahin schwimmen, aber sie hat ihm dann geschrieben, also die Holde dem K2, bring doch deinem Papa mal ein paar Rips mit. Okay, ich habe dann TV geguckt bis irgendwann 12:45 und dann bin ich ins Bett gegangen und dachte, naja, je nachdem, wie und wo die feiern, könnte das vielleicht ein bisschen problematisch werden. Wir kommen jetzt an eine Stelle, wo ich mal einen Cache liegen hatte. Das Final meines ersten Caches überhaupt. Mache ich auch mal eben ein Foto von oben runter. Ja, wir wandeln hier auf alten Pfaden. Und im Bett habe ich da noch ein bisschen ferngeguckt. Weiter bis, keine Ahnung, 2:30. Ist auch vollkommen egal. Aber K2 war immer noch nicht da. Ich bin dann irgendwann eingeschlafen und als ich heute Morgen aufstand, lag die Tüte mit den Rips auf dem Frühstückstisch. Da war dann auch noch irgend so ein TS-Teil dabei, also irgendwas mit Tomate und Salat und Bacon. Ja, und das habe ich mir dann heute Morgen gegeben. Also erst dieses Bacon-TS-Ding, gefühlte 5397 Kalorien, dann noch ein Rip drauf. Nochmal gefühlte 3000, keine Ahnung wie viel Kalorien. Okay, ist es nicht. Also, liebe McDonald's, verklagt mich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Kalorien das Zeug hat. Darum sage ich ja gefühlt. Ein Kaffee draufgeschüttet und dann fiel ich in so ein, ja, in so eine Art Fresskoma. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr einen anstrengenden Tag hattet, euch mittags so richtig Mittagessen gebt und dann 2 Uhr so ein vollmüde Tief habt. Und das hatte ich direkt nach dem Aufstehen, nachdem ich das gegessen hatte. Als hätte mir irgendeiner einen Stecker rausgezogen. Also meine Akkus, die liefen so rappklapp leer. Ich musste mich echt nochmal hinlegen. Jetzt habe ich da noch so einen kalten Rip liegen. den ich noch nicht gegessen habe. Und ich habe gar keinen Bock mehr, den zu essen. Ich hatte das auch irgendwie alles ganz anders in Erinnerung, also vom Geschmack her, ne? Wenn man sowas oder überhaupt irgendwas öfter gegessen hat, dann hat man ja so einen gewissen, so eine Geschmackserinnerung, will ich mal sagen. Und so war es aber nicht. Das ist genauso, wenn man so eine Nuss-Nougat-Creme isst. Ne? Früher schmeckte die irgendwie auch anders. Oder bestimmte Schokoriegel. Oder das hat irgendwas damit zu tun, dass ich den, war das so? Könnte sogar sein, dass ich den letzten vor Corona gegessen habe, also vor meinem Corona. Und sich da jetzt irgendwas geschmacklich getan hat, keine Ahnung. Aber mit der Erinnerung von heute Morgen habe ich der Holden schon gesagt, wenn ich nochmal auf den Gedanken komme, dass sie mir irgendwie was von da mitbringen könnte, weil ich ein Jeeper, sie soll es lassen. Es ist nicht mehr das, was es mal war. Schade. Naja, ich kann es nicht ändern. Spare ich mir natürlich mittelfristig 312.000 Kalorien. Kann man drunter hergehen, ne? Aber erstmal ein Foto machen. Ich überlege, dass ich hier mit dem Fahrrad hergefahren bin früher. Könnte ich jetzt auch nicht mehr. Haben die da jetzt wieder Wasser in den Teichen? Die waren doch neulich wesentlich verlandeter. Ja, wir befinden uns derzeit wieder auf der alten Bahntrasse, jetzt Radweg. Und der Verkehrslärm, der hallt halt aus dem Sülztal hier hinauf. Man hat den Weg gesäubert, sieht so von den Streifen auf dem Teer so ein bisschen aus, als wäre hier eine Kehrmaschine hergefahren. Aber es ist schon recht befremdlich. Was, du könntest da joggen? Ja, ich nicht. Aber es ist schon recht befremdlich. Hier den alten Weg, der ist ja auch sauber gemacht, ne? Der hier parallel geht. Ja, es ist also, ich setze nochmal an, arg befremdlich, dass jetzt hier die Sonne voll auf diesen Radweg scheint, weil auf der Südseite der komplette Wald weg ist. Das hat den Vorteil, dass sich hier möglicherweise nicht so schnell wieder ein Biofilm auf dem Teer bildet und das Ganze ein bisschen trockener bleibt. Weil das war hier schon immer so ein feuchtes Loch. Ja, offensichtlich haben die Teile der Teiche wieder ausgebaggert und mit Wasser befüllt. Sah neulich auf jeden Fall zugewachsener aus. Gibt jetzt hier eine Abkürzung runter, guck zu den Häusern. Hier so direkt. Man sollte vielleicht gleich mal schauen, ob man da vorne hochgeht oder so. Dann kommen wir oben über Kämmerich, genau. Nicht, dass hier gleich die Bäume umfallen. Ja. Ja gut, ich gehe mal davon aus, Krach machen tun die. Die machen ja nur dann keinen Krach, wenn keiner da ist. Es könnte natürlich jetzt irgendjemand sagen, ja, man könnte ja einfach nur ein Mikrofon hinstellen und dann weggehen. Das wissen die Bäume aber auch. Also immer wenn da irgendwas ist, was die abhört, dann machen die beim Umfallen Geräusche und ansonsten nicht. So ist das nun mal. Also ich gebe hier diesen Holzteilen, die sie hier auf den Zaun gemacht haben, diesen Rundhölzern, ungefähr noch 3 Jahre. Und dann sind die so ranzig, da kannst du die wegschmeißen. War hier Geocaching oder was? 2814. Auf der Bank geschmiert. Einmal mit dem Aufkleber und einmal mit dem Edding seitlich auf die Hölzer. Ich habe ja die dumpfe Befürchtung, sollte das wirklich einer versucht haben, hat er wahrscheinlich Pech. Ja, ich dachte, wir gehen jetzt erst runter bis zum Bahnhof und dann auf dem Rückweg da oben her. Weil jetzt da direkt hochgehen ist ja langweilig. Wieso? Ah, nein, weil genau hier ist ja auch schon eine andere Station eines anderen Caches. Und ganz früher, also 2005, habe ich den echt 2005 gelegt? Ja, ne? Doch? Ja. Also als ich meinen ersten Cache gelegt habe, der liegt ja hier in diesem Wald, war das mit dem, das hatte ich aber glaube ich auch schon mal erzählt, war das mit dem alle Stage-Koordinaten eintragen, nicht so, wie es heute ist. Ja, da hat man eben den Startpunkt und das Final bei einem Multi eingetragen und fertig war die Wurst. Ja, und dann kam es schon mal dazu, dass Stationen in einem geringeren Abstand als 160 Meter voneinander entfernt waren. Ja, jetzt kommen wieder Spitzfindige und sagen, 161 ist doch vollkommen Wumpe. Ja, und so war eine Station auf der Brücke und eine Station unter der Brücke. Von zwei unterschiedlichen Cachern und das haben wir auch beide gewusst. Naja, jetzt gibt es den einen Cache schon seit Jahren nicht mehr und deswegen ist es nur noch meiner. Aber die Koordinaten stehen ja jetzt drin. Die habe ich alle brav nachgetragen, wie sich das so gehört. Und deswegen wird es dann schwierig, dann nochmal eine andere Station hinzulegen. Tja. Uns kam jetzt eben ein Radfahrer entgegen. Der hatte, nennt man die Dreadlocks? Der hatte Dreadlocks, lange Dreadlocks, also mutmaßlich richtig lange Dreadlocks. Und die hat er, möglicherweise, damit sie ihm nicht in die Speichen kommen, am Hinterkopf rund um den Kopf gewickelt. Von der Gesamterscheinung hatte das so ein bisschen was von Jesus von Nazareth mit Dreadlock-Krone in Winterkleidung auf dem Fahrrad. Macht euch ein Bild. Frau sagt Vogelnest, mir ist das vollkommen egal. Jeder wie er will, ne? Ich bin wahrscheinlich neidisch, weil der dünner ist, sportlicher ist, Haare hat und nicht so, ja, so hat eben jeder seins, ne? Ich nur fett. Ist das so warm? Frau meint ja, es wäre nicht warm. Ich schwitze hier wieder wie ein Schwein. Aber vielleicht auch, weil der Schatten weg ist, ne? Hier sind ja nirgendwo mehr Bäume, das ist unschön. Da ist doch Sonne. Ja da, die kommt doch durch die Wolken. Das ist Wärmestrahlung, die haut da voll durch. Nur weil das jetzt hier nicht so extrem hell ist. Ach, ach, da reflektiert gar nichts. Siehst du hier, es ist Licht und Schatten. Ich werfe einen Schatten. Ja, hier. Ja, lach nicht. Die Alternative wäre, ich will ein schwarzes Loch. Und hinter mir kommt kein Licht mehr an, keine Ahnung. Ja, ich würde mal sagen, die Stelle ist für dich auch verbrannt, ne? Die einzige Stelle auf der Strecke mit Unterholz. Jetzt ohne Unterholz. Aber da oben, da wächst was nach. Aber das ist halt am Weg, ne? Sieht ja aus, als stehen da vorne welche, ne? Aber das sind, glaube ich, abgebrochene Bäume oder so. Jetzt wieder der Specht. Ja. Konnte man den Kirchturm von Linde eigentlich immer schon von hier sehen oder ist das auch nur, weil da oben jetzt die Bäume fehlen? Ich glaube, weil hier die Bäume. Oder weil hier die Bäume fehlen, genau. Ja, was man alles sehen kann, wenn jetzt Bäume fehlen, das ist der Knaller. Ja. Mich würde ja noch interessieren, was das für da unten für eine Firma ist, ne? Mit der Halle da. Ist das Holz? Was du da durch die Fenster siehst. Sieht aus, als wäre da Rundholz oder irgendwas. Vielleicht ist das ja so eine Art Sägewerk oder keine Ahnung. Ja, oder wir können nachher hier hochgehen, genau. Da kommen wir dann tatsächlich in Kämmerich raus. Da wollte wohl einer den Hundekotbeutel irgendwie in den Wald werfen. Jetzt hängt er an den Dornen. Auf 2 Meter Höhe. Am Hang. Wie so eine Zeitbombe. Irgendwann verrottet die Tüte und dann fällt die Scheiße runter. Das heißt ja immer, alte Liebe rostet nicht. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Viadukt und wie an vielen Brücken haben hier Leute ihre Liebesschlösser hingehängt und ihr glaubt gar nicht, wie viele davon eigentlich oberflächlich fast nur noch aus Rost bestehen. Gibt es den Trend eigentlich noch? Hängen Leute immer noch so Schlösser irgendwo hin? Sieht hier derzeit ja nicht so aus, als würde sich hier extrem viel tun. Also in Köln auf der Brücke, die war ja mal komplett zugepflastert mit den Dingern. Aber hier ist es noch recht mager und da tut sich von Jahr zu Jahr auch nicht viel. Oder die Leute holen das Zeug wieder ab. Ich muss hier glatt nochmal ein Fotöchen machen. Relikte, Relikte. Und eine beschmierte Bank. Gehört das hier auch zu diesem Geocaching? 420 69 666, die Zahl des Teufels. Da wird sich der Louis Seifer aber freuen. Kann ja mal sein. Damit er die Schuhe einlaufen kann. Sind zwar gut eingelaufen, aber nicht, die Socken mal angezogen haben. Ja, das habe ich ihm geraten, das mal zu tun. Ja. Hat er gestern das eine Paar gehabt, heute das andere Paar. Ja. Und dann noch ein drittes Paar. Müssen wir gucken. Ja, ganz frische Socken zu tragen, das sollte man auf längeren Wanderungen lassen. Echt. Gehen wir hier diesen Berg hoch. Ich Idiot. Hund. Na? Moin. Moin. Ja, nicht dran, das möchte ich im Sommer nicht. Ach, ich auch nicht. So, für die, die es auf dem Bild nicht lesen können. Weg der Seligpreisung steht hier auf dem Stein. Und da wir jetzt oben auf dem Berg sind, so fast, fühle ich mich auch so. Meine Zeit. Machen wir hier mal ein Foto von der Bank aus. Rüber zum Hang. Dann stellen wir mal fest, da ganz weit hinten am Horizont, das ist der Falkenhofer Sendemast. Da waren wir eben noch. Ganz schönes Eckchen. Was ist denn hier los? Irgendwas mit Schritte aktiv. Was? Wo ist meine Uhrzeit? Irgendwie hat sich auf meiner Uhr wieder alles umsortiert. Das ist nicht so, wie das sein soll. Wie passiert denn sowas? Du kommst da dran an. Wenn du so an die Seite kommst, dann verstellt sich das schon mal. Und wenn du dann irgendwie mit dem Ärmel irgendwo drauf kippst. Ja, und wie komme ich jetzt an dieses Menü? Uhren-Display-Design. Boah, was ein Müll, ehrlich. Jetzt kann ich den ganzen Mist zu Hause wieder neu sortieren. Also so smart ist diese Watch ja wohl nicht. Eins ist allerdings klar, heute wird es nicht bei 10.000 Schritten bleiben, weil entfernungstechnisch sind wir relativ weit weg von zu Hause. So. Aha. Kein Fahrplan, doch. Schauen wir doch mal. Ohne Gewehr. Aha, Richtung Lindlar. Das heißt, von hier sind das hier die Abfahrtzeiten oder auch die Ankunftszeiten? Ne, durchschnittliche Fahrzeiten, Minuten. Da passt nichts mehr auf. Nein, aber ich kann es nicht. Das ist lustig. Ich stehe da, rede mit dir, ne? Ja. Dann kommen die vorbei und dann stelle ich fest, du bist ja 100 Meter weiter vorne. Ich rede eigentlich mit mir selbst und die halten mich alle für bekloppt. Deswegen machst du doch die ganze Zeit. Auf einmal ist es peinlich. Ja. Nee, ich rede ja dann nicht mit mir, wenn Leute kommen und ich alleine bin. Deswegen ist es ja bequemer, wenn du dabei bist, weil dann könnten alle glauben, ich rede mit dir. Ja, man könnte tatsächlich meinen, dass ich mit meiner Holden rede. Und oftmals stimmt das auch. Nur im Podcast etwas weniger will sagen, Podcasting ist nicht unser gemeinsames Hobby. Bedauerlich. Und mit dieser Bombenenttäuschung endet diese Konserve. Nicht. Denn eine Geschichte habe ich noch. Sie stammt aus vertrauenswürdiger und mir sogar persönlich bekannter Quelle. Es ist eine kurze Geschichte, deren Protagonisten selbstverständlich auch Protagonistinnen oder divers sein könnten. Datenschutzgründe. Ihr kennt das. Eine Arbeitsstelle irgendwo in Deutschland. Ein Mitarbeiter hat morgens Kopfschmerzen, möglicherweise Covid-Symptome. Selbstverständlich trägt er keine Maske und selbstverständlich spricht er nicht darüber. Mittags macht er dann einen Corona-Selbstschnelltest, der positiv ausfällt. Prompt geht er maskenlos zu seinem Arbeitskollegen, zeigt ihm das Testkit, klopft ihm kumpelhaft auf die Schulter und meint, dann hast es ja jetzt auch. Danach informiert er immer noch maskenlos seinen Vorgesetzten, dass er laut Schnelltest positiv ist. Nachdem der Vorgesetzte ihn dreimal aufgefordert hat, eine Maske aufzusetzen, macht er das. Anschließend schickt ihn der Vorgesetzte zum Arzt. Ende der Geschichte. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 85 vom 24.03.2022, sprich 9 Monate vor Jahresendfest. Wer gegebenenfalls auf ein Weihnachtsbaby spekuliert, sollte sich gegebenenfalls jetzt kümmern. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Haikutter oder via Twitter @radio_krd entgegen. So zum Beispiel von Fasi. Er schreibt: Ich wollte mal Danke sagen für die vielen tollen Folgen vom @radio_krd und auch deine neue Folge kommt gleich mal aufs Ohr, wenn ich im Bett bin. Auch wenn ich innerhalb der 15 Minuten Timerzeit vom Podcatcher einschlafen sollte, es wird alles nachgehört. Wie immer. Versprochen. Sowas tut doch gut. Danke dafür. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.